User joined your Abend. channel. Hey. Hallo. Ja, wieder nochmal eben fix eine rauchen, haben wir noch 3 Minuten. Channel. Abend. Servus. Tsunami, Verzauberung besorgt man sich dann einfach im Auktionshaus. Ach, im Auktionshaus? Ja. Weil du würdest ungefähr das gleiche zahlen, wenn du jemanden findest, der das herstellt für die Mats. Von daher. Ach so, ja. Ja. Und wir haben immer wieder Werbung gemacht, dass wir abends im Teamspeak sind. Ergo, wir hätten jeden einzelnen Abend ab 19 Uhr geholfen, wenn man uns nur irgendwas gesagt hätte. Ja, nein, momentan eigentlich ist alles klar. Das Verzauberung, das habe ich nicht gewusst. Und mein GS ist noch 3 Stufen. Wie gesagt, du hast eine Raid-Einplanungspost bekommen und das hieß so viel wie, da mach ich mal bitte Raid fertig, sprich, dann guck, dass du gesockelt verzauberst, bis Fläschchen, Tränke, Barfut hast. Das, was da drin steht, ist die Mindestvoraussetzung, um in Raid zu gehen. Das wird einfach vorausgesetzt. Immer. Okay, das bekomme ich bis nächste Woche hin, hoffentlich. Nee, es wäre eventuell gut, wenn du es jetzt machst, weil es könnte sein, dass du ausschlaggebend bist, ob es ein Raid gibt. Ja, ich bekomme aber mein Geld nicht. Ich habe nicht vom GS geredet. Alle anderen, die bei der Channel sind, können dir sagen, was ich gesagt habe, was du bringen müsstest, Minimum. Kann es bitte irgendjemand wiederholen? Ja, Fläschchen, Buffoot, dann. Wie heißen die nochmal für eine Bossfight zum Beginn? Die kleinen Tränke. Ja, die kleinen Tränke mitnehmen. Also alles das, was in der Post besonders drin stand. Verzaubert, gesockelt, bitte. Gesockelt, verzaubert, Fläschchen, Tränke, Barfut. Das, was da drin steht, das soll man haben. Okay. Ich würde es mir in die Tasche packen und wenn es heißt, wir gehen los, dann würde ich es drauf machen. So. Versuch dann jetzt nochmal, dass ich anfangen kann mit dem Invite. Moment. User left your channel. Channel. User joined your channel. Hey. So. Wie lange raiden wir denn jetzt heute? Wir raiden so lange, wie unsere normalen Raid-Zeiten sind. Das heißt, wir dürften bis 0 Uhr raiden. Keine Ahnung, wie weit ihr kommt. Ja. Ich mache jetzt erstmal einen Raid-Invite. Der beginnt immer um 19.30 Uhr. Für den brauche ich locker eine halbe Stunde, weil ich auf alle Server gehen muss. Ansonsten alles Wichtige steht auch in unserer Gildensatzung. MJ, ich gehe auf den nächsten Server. Okay. Du kannst mich auf dem ersten rausnehmen. Kannst mich einladen? Danke. Auf dem Server niemand sich an die Absprachen gehalten. Niemand. 4 Raider nicht erschienen. Mein Gott, müssen die Bock haben, in einer Raid-Gilde zu sein und raiden zu gehen, wenn sie da nicht mal kommen. Image, gehst du mal gucken, wer der Teamspeak-User ist, bitte? Okay. User left your channel. User joined your channel. So, laden wir Drebi ein. Gremlin nicht zum Raid erschienen. Gucken wir mal. Lolladin eingeladen. Ich bin schon da. Jo. Lade Benji ein. Ich würde Benji gerne einladen, wenn er nicht ein toller Gore wäre. Er war eingeplant in Raid, ist in der Ini und keine Gilde mehr. Tschüss. Lade Love Me, Hate Me ein. So. Mighty Mask ist auch gerade unterwegs und Kick. Love Me, Hate Me ist unterwegs und Kick, anstatt zum Raid zu kommen. Ihr merkt, das ist ja sehr strikt. So, jetzt ist man da, Ausrufezeichen. Und ansonsten kann ich auch gerne mal die Fendelina, die eigentlich in einer ganz anderen Gilde raidet, kann euch mal erzählen, was nämlich ansonsten passiert und wieso Gilden kaputt gehen. Und dass das vollkommen egal ist, welche Gilde das ist. Vielleicht machst du das kurz, Amy. Geht gerade schlecht? User joined your channel. Und warum geht's nicht? Hallo. Ich Nee, weiß ich nicht. In dem Fall weiß ich definitiv nicht. Ja, und? Deswegen kannst du die Antwort darauf trotzdem geben. Image, letzte mich. Danke. Alles da. Danke. Hallo Epri, wie hoch bist du denn equipped? Weil gestern Abend warst du noch nicht hoch genug. Hi, ich bin heute auch noch nicht hoch genug. Ich wollte eigentlich nur mal kurz in den TS reinkommen. Ich bin bei 355. Okay, dann guck mal, dass du 370 wirst, Richtung 370, dann kannst du nächste Woche mit. Gell? Super, ich habe nur ganz kurz eine Frage. Und zwar, bei mir werden die nächsten Schlachtzüge einfach nicht angezeigt oder ist das höher als 355? Würde ich mich sehr gerne drum bemühen und drum kümmern, allerdings Montag bis Freitag ab 19 Uhr. Jetzt kann ich nicht, weil jetzt mache ich einen Raid-Invite und habe deswegen nicht Zeit, mir das anzugucken. Ja? Alles klar. Dann danke trotzdem und viel Spaß. Gar kein Problem. Was die anderen wissen müssen, ich bin zwar noch Gildenmeister hier, ich mache auch einen Raid-Invite, aber ich raide mit dieser Gilde schon längst nicht mehr. Und ich bin jetzt nur da, um das hier eben zu machen. Und danach bin ich auch schon wieder weg. Lade Rajaxo ein. Ich würde Rajaxo gerne einladen, er ist aber in einer Gruppe. Rajaxo hat keine Gilde mehr. 19.30 soll man auf dem Teamspeak sein, auf seinem Chart dazustehen, wo er zu stehen hat. Gesockelt, verzaubert, mit allem drum und dran. Aktuelles Big Rigs, kein Deadly Boss Mod. Gibt keine Ausnahmen. Warum eigentlich? Weil ich komme mit dem anderen Programm gar nicht so klar. Weil wir sagen, dass wir das gerne hätten, damit bei jedem Einzelnen das Programm exakt dasselbe zu exakt derselben Zeit sagt. Damit der Raidleiter, wenn er irgendetwas sagt, dass ihr also euch irgendwas erklärt oder irgendeine Ansage macht, dass ihr das auch wirklich genauso auf dem Bildschirm habt und nicht auch nur irgendetwas anderes. Weil ansonsten versteht ihr es nicht. Dann gibt es Missverständnisse und dann gibt es Vibes. Wenn du in einem Restaurant mit einem weißen Hemd arbeiten sollst, kommst du auch nicht mit einem schwarzen. Nee, das ist schon klar. Nur ich dachte eigentlich, von den Ansagen her sind es eigentlich die gleichen. Also das eine sagt dir, jetzt passiert etwas, da fängt der Boss an, Cast zu machen. Das andere sagt, jetzt passiert etwas und genau in dem Moment, wo es jetzt sagt, ist der Cast durch. Das ist schon mal ein Beispiel. Ja, okay. Ich brauche ja nur das Haupttool, ne? Aber dann installiere ich das ja eben, das ist dann kein Problem. Ja, vor 2 Stunden gab es eine neue Version. Ja, ich würde es vielleicht über Twitch runterladen und dann sollte es ja eigentlich das aktuelle sein. Aber Apfel muss eingeladen, logge um. Ihr dürft euch nur mittlerweile schon direkt mal angucken, wie viele Leute nicht gekommen sind. Eingeladen zum Raid wurden ca. 70 Leute. Ihr seht jetzt, wie viele Leute da sind. Es kann durchaus zu einer Raid-Absage kommen, weil zu wenig Leute gekommen sind. Wenn dem so ist, können wir auch nichts dafür. Mehr als mit den Leuten einen Invite machen, dann mit den Leuten Gespräch führen, sie immer wieder aufs Teamspeak bitten, um das alles abzuklären, ihnen eine Erinnerungspost zu schicken, mittwochs dass sie, oder donnerstags, je nachdem, wann sie dann den Gearscore haben, dass sie dabei sind, können wir nicht, wenn die Leutchen dann nicht kommen. Ja. Kann ich es auch nicht ändern. Ich setze mich nur dafür keine 60 Stunden mehr hin in der Woche, nur um hier irgendwie Leute zu suchen. Ich mache das noch 5 Stunden die Woche. 1 Stunde pro Tag. Kann ich verstehen, das ist ja auch nur ein Hobby. Also ja, es gibt die Leute keinen Bock ewig lang, 14,5 Jahre im WoW, aber ich habe einfach keinen Bock mehr. Entweder ihr alle versteht, also auch die, die in die Gilde kommen, ja, versteht, dass man zu Raids zu erscheinen hat, vorbereitet, ja, oder belästigt einfach Leute nicht, die den Raid-Gilde haben, weil damit werden einfach dann auch, wird dann auch suggeriert, ach, du kannst einen Raid ansetzen und dann machst du das auch und dann kommen die ganzen Leute nicht. Wären die gar nicht erst in die Gilde gekommen, hätte es auch keine Raid-Ansetzung gegeben. Dann würde die Amy gerade was ganz anderes machen, ich wäre gar nicht hier, MAJ wäre nicht hier, wir könnten alle was anderes tun. Naja klar, ich mache dir auch keinen Vorwurf, um Gottes Willen. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute dir einen Vorwurf dann machen werden. Wenn du dann letzten Endes einen Raid absagen musst. Naja, mit 5 Männlein brauchst du aber auch nicht raiden gehen. Das ist dann auch so, das ist so, ja. Ja, ist ich relog nochmal kurz, ich muss das Adder nochmal aktualisieren. Mhm. Muss ich gleich auch nochmal. Ich habe das jetzt runtergeladen, einstellen muss ich dann nichts mehr, oder? Gar nichts einstellen, außer dir wird bei irgendeinem Boss dann gesagt, hier, mach dies oder jenes. Ja, aber das muss dann der Raidleiter tun. So. Okay, solange der es sagt, ist alles gut. Der wird es sagen und der wird es in den meisten Fällen wird dann nichts zu sagen haben, weil es einfach von vornherein so eingestellt ist, wie sich's gehört. So, MJ, ich gehe auf den letzten Server. Was ihr auch noch wissen müsst, ist von unseren beiden Raidleitern. Itma Dotz hat die Gilde verlassen am Mittwoch und der zweite Raidleiter liegt seit mittlerweile 10 Tagen im Krankenhaus, hat eine OP gehabt, weil er zusammengebrochen ist, sich dabei verletzt hat und dann operiert werden musste. Der kommt erst am Montag raus, das heißt, der MJ macht interimsmäßig die Raid-Leitung. Er wird sich also von euch jemanden schnappen, dass er ihm hilft. Da müsst ihr, wenn denn der Raid stattfinden sollte, mit zurechtkommen. Ich denke ja nicht, oder? Weil bei der dünnen Besetzung? Ich bin noch nicht auf dem letzten Server. Auf dem letzten Server dürften noch 2 Leute sein. Dann gucken wir mal. Minimum brauchst du 12 Leute. Ich gucke trotzdem erstmal gleich noch drüber, weil die Leutchen, die da noch nicht fertig sind, die werden dementsprechend auch nicht mitgenommen. Ne? So, gucken wir mal. Primella kriegt einen Invite. Siname kriegt einen Invite. Gibst du mal das Krönchen, bitte? Wir haben mal gesagt, wo wir uns treffen. Das machen wir auch schnell. Was für Essen empfehlt ihr zu mitnehmen? Für deine Wertigkeiten halt. Bist du Heiler oder bist du Eule? Eule. Ja, weil du gerade als Heiler da stehst, deswegen. Als Eule. Weiß einer die Wertigkeiten für die Eule? Tempo? Tempo. Dann brauchst du das 70er Tempo Buffut. Macht mal bitte den Warmout aus. Das kann ich euch nämlich gleich nicht sehen. So, dann schauen wir mal. Drinella, Ring nicht verzaubert, Waffe nicht verzaubert. Warum? Ring und so habe ich alles noch im Inventar. Ja, dann. Ne? Weil die Waffe. Ne? Aber du hättest die Sachen da. Ja. Gut. Lolladin, Ring nicht. Ah ja, okay. Trotzdem, man sollte den dann schon groß verzaubern. Bei 370 ist das absolute Minimum. Und da dann sich nicht zu sockeln und zu verzaubern, ordentlich in hoher Größe, heißt letzten Endes, dass man, obwohl man schon schlechte Chancen hat, eine gute Leistung zu bringen, sie nochmal schlechter sein wird. Es gibt nie irgendeinen vernünftigen Satz, den man sagen könnte, von wegen, ich muss mich nicht vernünftig sockeln und verzaubern. Also muss ich den Lolladin fragen, ob er es dabei hat. Ich habe jetzt so nichts dabei, ich könnte es mir aber kurz holen. Gucken wir erstmal beim Rest drüber. So, den nächsten, den ich mal angucken muss, ist Kalfner in Check. Dann gucken wir uns an Fendelina Check. Dann gucken wir uns an den Elysium Check. Dann schauen wir uns Apfelmus an. Okay, dann gucken wir, geht es jetzt um 400er Item, dann gucken wir uns den Draby an, auch okay, und die Dryaden und den Cooper. Cooper hat die Ringe. Ja, ich habe sie im Inventar, nur die 360er wollte ich jetzt nicht schon verzetten, beziehungsweise... Und ich sag nochmal, gerade wenn ich nicht so hohes Gear habe, ist es eine absolute Notwendigkeit, damit zu können. Ja, ich habe sie ja dabei. Ja. Hm? Wenn es dann losgeht, verzauber ich sie, aber solange es noch nicht losgeht. Ich will es mal so ausdrücken. Die letzten Wochen war es so, dass wir die Leute, die die Sachen nicht drauf hatten, einfach direkt schon aus dem Raid rausgenommen haben. Hm? Nur so fürs nächste Mal, dann bitte fertig sein. MJ, check. Tree fehlt. Waffenverzauberung. Sind keine im AH. bin ich mir aber ganz sicher, dass man eine findet. Schnelle Navigation. Kaufen, drauf machen, gut ist. Ja, ich bin dann wieder. Aber der sagt mir immer, User joined your channel. Über 136. Schnelle Navigation. Wenn du dir die kaufst, wird die 1000%ig funktionieren. Ich verwette mein Leben drauf. Okay? Kein Stress, ich bin doch da gleich. Mein Problem ist, ich verstehe den Tree aber auch fast nicht, weil er klingt so, als hätte er drei Socken im Mund. Ja, ich kann dafür nicht, das Mikro ist scheiße. Also, okay. Ich habe irgendwas mit Mikro ist scheiße verstanden. Ja, genau. Er kann dafür nichts, sein Mikro ist scheiße. Also, ich habe eben schon mit ihm geredet. Okay. Nee! Elysium. Ach nee, schnelle hast gesagt. Jojo, schnelle. Schnelle bitte. So, ja, erstmal. Und noch eine Sache, lieber Tui. Das Dunkelmond-Kartenset, was du anhast für Gezeiten, ne, ist für Heiler. Und da, egal welches andere du anziehen würdest, es wäre deutlich besser. Selbst wenn es ein 320er wäre, wäre es besser. Okay. Weil es wirklich, wirklich Granaten schlecht ist, weil es wirklich nur für Heiler ist. So. Ja, es heilt halt. Naja. Die Mana wieder. Und es heilt ein bisschen. Nur das ja, bringt halt nicht. Als Shadow ein bisschen Mana. Ach klar. Braucht man. Es gibt aktuell auch eine Weltquest mit einem Schmuckstück. Da kannst du ja später nochmal vorbeigehen. Ja. So. Wir gucken mal, wer denn jetzt eigentlich für heute, so wie er aufgetaucht ist, Raid fertig gewesen wäre. Ja, hätten wir nämlich bis jetzt 7 Leute. So. Jetzt gehen wir nochmal durch. Lorladin sagt, er hat die Sachen dabei. Das wären dann 8. Gucken wir uns Trinella an. Der hat gesagt, er hat sie auch dabei. Das wären 9. Der Cooper sagt, er hat sie dabei. Wären 10. Es wären also exakt 12 Leute. Jetzt müsste der MJ entscheiden, ob er das möchte oder ob er sagt, nö. Weil da darf auch kein einziger fehlen dann. Haben wir auch die Tanks dann? Ihr habt 2 Tanks, ihr habt 3 Heiler. Vom Setting würde es gehen. Ich würde jedenfalls mal direkt reingehen, dann kann ich jedenfalls die Bosse schon anschauen. Dann würde ich noch folgenden Vorschlag machen, da wir so eine Minderbesetzung haben. Heute gibt es einen Raid. Ja, ihr geht. Nur der MJ braucht ein bisschen Hilfe. Da sind jetzt Leute gefragt, wie Fendelina, Kalfner und Dryaden, die sich da auskennen drin. Weil sie schon drin waren. Ja? Ja. Neuer Raid? Weil ich gehe ja nicht mehr mit. Ne? Neuer Raid, ja. Okay. Warte jetzt nur noch drauf, dass alle sich gesockelt und verzaubert haben. Das ist mir egal, Elysium. Das ist Idmar Dotz mit Max F. und Klimperkutte, die nichts anderes wollen als Stress fahren. Was anderes wollen die nicht. Okay. Haben nichts Besseres zu tun anscheinend. Wenn man sie beachtet, dann machen sie weiter. Also einfach nicht beachten, einfach drüber hinweggehen. Deswegen sind wir nicht oben drin und gut ist. Ich würde sagen, MHJ, einfach reingehen und gucken, wie es läuft und Bosse lernen und gucken, ob es Sinn macht und lass dir bei dem, ob es Sinn macht, helfen von Kalfnein, von Dryaden und von Vendelina. Und okay, wenn die dir sagen, es macht keinen Sinn, brichst du ab. Und wenn die dir sagen, es macht noch Sinn, machst du auch noch 30 Tries auf denselben Boss. Okay. So, und morgen ist dann kein Raid und morgen ist dann Sucherei. Das heißt, MHJ und ich werden morgen suchen. Wir werden gucken, ob wir nächste Woche beide Tage raiden oder nur einen. Ja, solltet ihr Leute kennen, Heiler, DDs, Bescheid geben, vermitteln. Dryaden, du wolltest dich ja sowieso da umgehört haben. Ja, ich habe aber leider noch nichts gefunden. Also irgendwie konnten die samstags nicht oder nur sonntags konnten sie dann nicht und das ist ein bisschen blöd dann. Das brauchen wir nicht dann. So, Lolladin braucht noch die Ringverzauberung und Tree noch die Waffenverzauberung. Und der Tree hat DBM drauf anstatt Bigwigs und Lolladin und Apfelmus haben eine alte, beziehungsweise sogar eine sehr, sehr alte Version von Bigwigs. Das heißt, meine ist jetzt relativ neu. Also, weil ich es nicht weiß, ob es die aktuellste war. Deine ist die aktuellste, aber wie gesagt, Lolladin hat eine von vor dem Raid. Da ist der Raid noch gar nicht drin. Apfelmus hat eine, das war die erste Version, die kam, es gab ein Update heute. Und Tree hat Deadly Bosmos, müsste dann ausloggen, Bigwigs installieren und das dann... Ist drauf, muss ich das Add-on dann einfach nur deaktivieren? Ja, vor allem muss das andere aktivieren. Das heißt, du müsstest, wenn du das gerade runtergeladen hast, während du in WoW warst, musst du erstmal WoW komplett beenden. Okay. Ich aktualisiere kurz meinen Add-on. Das heißt, aber das andere muss ich deaktivieren. Richtig, und du musst Bigwigs aktivieren. Jetzt zeige ich mir ja schon beide an. Also kann ich jetzt das eine deaktivieren, dann logge ich mich komplett aus, starte neu und dann ist... wenn er dir jetzt schon beide anzeigt im Spiel bei den Add-ons, dann einfach nur Deadly Boss Mod aus und das andere anmachen und okay sagen und dann müsste es gehen. Gut, dann gebe ich MJ jetzt Lead und frage ich jetzt die anderen drei, wer würde mit dem MJ zusammen das machen heute? Wenn sich keiner meldet, breche ich ab. Gut, kriegst du einen Assist. MJ kriegt Schlachtzugsleiter. MJ, machst du mir auch einen Lock? Ja. Gut. Dann wartest du jetzt noch, bis alle da sind. Geht da zum Raid, portest dran, guckst nochmal nach mit /BWV, ob alle jetzt die aktuelle Version haben. Und sobald das der Fall ist, geht's los. Wie gesagt, Lolladin muss sich noch die Ringverzauberung drauf machen. Wo ist die Eingang eigentlich? Das zeigt der Fendel. Du kennst doch das Schiff, auf dem du dich nach Nasmir und Suldazar und so porten kannst. Ja. Das Schiff dahinter, da steht ja eins parallel. Hinter dem Schiff auf dem Steg ist das Portal. Okay. Wie gesagt, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja? Danke. Danke. Und MJ schreibt mir dann, wenn es irgendwann die Weltnachbesprechung gibt, dann komme ich dazu. Okay. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. User left your channel.